Erster schickt ein Lamm zum Herrscher des Landes. Es soll von der Wüste zum Berg Zion gehen. Zweiter, die Städte von Moab werden wie Vögel sein. Sie sind aus ihrem Nest vertrieben. Das passiert am Fluss Arnon. Dritter, gibt uns guten Rat und helft uns. Schützt uns wie Schatten in der Nacht. Versteckt die Menschen, die fliehen. Sagt nicht, wo sie sind. Vierter, die Menschen aus Moab sollen bei euch bleiben dürfen. Seid ein sicherer Ort für sie. Schützt sie vor denen, die zerstören. Das soll so lange sein, bis die Feinde weg sind. Fünfter, ein König wird auf dem Thron sitzen. Er wird gerecht sein und gut handeln. Er wird immer im Zelt Davids sein. Sechster, wir haben von Moabs Stolz gehört. Sie sind sehr hochmütig. Sie reden auch nicht die Wahrheit. Siebter, darum werden die Menschen in Moab weinen. Alle werden traurig sein. Sie werden um die Traubenkuchen von Kir Hareseth weinen. Sie sind sehr niedergeschlagen. Achter, die Felder von Hesbon sind kaputt. Feinde haben die Weinstöcke von Gibma zerstört. Die Reben wuchsen bis Jesa. Sie gingen sogar bis in die Wüste und über das Meer. Neunter, darum weine ich mit Jesa um die Weinstöcke von Sibma. Ich weine auch um Hesbon und Eleale. Denn die Freude über die Ernte ist vorbei. Zehnter, es gibt keine Freude mehr in den Gärten. Niemand ruft mehr laut in den Weinbergen. Niemand presst Wein. Ich habe die Freude beendet. Elfter, darum zittert mein Herz für Moab. Es ist wie eine Leier, die klingt. Mein Inneres ist traurig für Kir Hareseth. Zwölfter, Moab geht zu seinen Opferstädten. Sie beten dort in ihrem Heiligtum. Aber es wird ihnen nicht helfen. Dreizehnter, das ist das Wort, das Gott über Moab gesagt hat. Vierzehnter, jetzt sagt Gott, in 3 Jahren ist Moabs Macht vorbei. Nur wenige Menschen werden übrig bleiben. Es wird sehr wenig sein.